NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den 6. von 32 Abschnitten. Der Roman hat autobiografischen Charakter. Und schon die Zeitgenossen des Autors wollten wissen, ob er wohl wirklich identisch sei mit dem Helden seines, wie es im Untertitel heißt, psychologischen Romans. Friedrich Schiller schrieb 1789 nach Erscheinen des 4. und letzten Bandes von Anton Reiser an Charlotte von Lengefeld, sie wollten wissen, ob Moritz sich überhaupt für seinen Anton Reiser gehalten lassen will. Aus der Art, wie er davon spricht, sollte ich's fast glauben. Und überhaupt ist er der Mensch nicht, der in solchen Dingen an sich hält. Er ist Philosoph und Weltbürger, dem es gar nicht einfällt, sein eigenes Ich zu schonen, wo es darauf ankommt, der Wahrheit und Schönheit zu huldigen. Von Moritz' Roman Alter Ego haben wir zuletzt gehört, dass er Hannover verlassen hat und nach Braunschweig gegangen ist. Dorthin hat ihn sein Vater in die Lehre beim Hutmacher Lobenstein gegeben, in den Jahren 1768 bis 70. In der Schilderung seiner Lehrzeit bei Lohnstein hat Moritz allerdings, um Schillers Wort aufzugreifen, mehr Veranlassung der Wahrheit als der Schönheit zu huldigen. Denn Lobenstein ist kein freundlicher Lehrherr. Er entzieht Anton seine Zuneigung und macht dafür dessen schlechten Seelenzustand verantwortlich. In Wirklichkeit ist dem Quietisten Lobenstein die Heiterkeit, Lebhaftigkeit und Klugheit seines 13-jährigen Lehrburschen verdächtig und zuwider. Er macht nun vor allem von dessen Arbeitskraft Gebrauch und lässt ihn im Winterhalbjahr Tag und Nacht sich plagen. Über den Hutmacher Lobenstein ist tatsächlich bekannt, dass er in vollen 22 Jahren nur 2 oder 3 Lehrjungen auslernen ließ, sie sonst aber, wie viele andere Meister und Fabrikanten der Zeit, als unbezahlte Handlanger einsetzte. Nachdem Anton die Gunst seines Meisters verloren hat, freundet er sich mit dem anderen Burschen August an, der ihn an den freien Sonntagen mit in die Braunschweiger Kirchen nimmt. In der Brüdernkirche erregt Pastor Paulmann die schwärmerische Anteilnahme Antons aufgrund der rhetorischen und mimischen Kraft seiner Predigten. Alles an ihm war Bewegung. Sein Ausdruck durch Mienen, Stellung und Gebärden überschritt alle Regeln der Kunst und war doch natürlich, schön und unwiderstehlich mit sich fortreißend, heißt es über den Pastor. Alle seine Schritte sind Anton von nun an heilig. Hören Sie wieder Peter Lieck. Den folgenden Sonntag predigte der Pastor Paulmann des Mittags von der Liebe gegen die Brüder. Und so seelenerschütternd seine Predigt wieder den Meinheit gewesen war, so sanftrührend war diese. Die Worte flossen nun wie Honig von seinen Lippen. Jede seiner Bewegungen war anders. Sein ganzes Wesen schien sich nach dem Stoffe von der Predigte verändert zu haben. Und doch war hierbei nicht die mindeste Affektation. Es war ihm natürlich, sich mit allen seinen Gedanken und Empfindungen, die der Stoff seiner Rede veranlasste, zu verweben. Diesen Vormittag hatte Anton mit erstaunlich langer Weile dem anderen Prediger dieser Kirche zugehört. Er geriet ein paar Mal in eine Art von Wut gegen ihn, da sich alles anließ, als ob er jetzt Amen sagen würde und er dann von Neuem in dem alten Tone wieder anfing. Jetzt war es mehr wie jemals Antons größte Qual, einer solchen langweiligen Predigt zuzuhören, da er sich nicht enthalten konnte, beständig Vergleichungen anzustellen, nachdem er sich einmal die Predigt des Pastor Paulmann als das höchste Ideal gedacht hatte, welches ihm von jedem anderen unerreichbar schien. Als die Vormittagspredigt vorbei war, so war die Reihe an dem Pastor Paulmann, die Einsegnung beim Abendmahl zu verrichten, welche Anton nun zum ersten Mal von ihm hörte. Und nun, in welcher ehrwürdigen Gestalt erschien er ihm jetzt? Er stand im Hintergrunde der Kirche vor dem hohen Altare und sang die Worte »Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich« mit einer so himmelerhebenden Stimme und einem so mächtigen Ausdruck, dass Anton sich in dem Augenblick in höhere Regionen verzückt glaubte. Auch war ihm dies alles wie etwas, das hinter einem Vorhange im Allerheiligsten geschah, wozu sich sein Fuß nicht nahen durfte.

erinnerte ihn immer zu stark an irgendeinen einzelnen Teil desselben, als dass noch für das Ganze in seiner Denkkraft Platz gewesen wäre. Er drehte sich mit seinen Vorstellungen immer in einem engen Zirkel seines Daseins herum. Um von dem Ganzen seines hiesigen Lebens ein anschauliches Bild zu haben, war es nötig, dass gleichsam alle die Fäden abgeschnitten wurden, die seine Aufmerksamkeit immer an das Momentane, Alltägliche und Zerstückte desselben hefteten. Und dass er zugleich in den Standpunkt wieder versetzt wurde, aus welchem er sein Leben in Braunschweig betrachtete, ehe er es anfing, da es noch wie eine dämmernde Zukunft vor ihm lag. In diesen Standpunkt wurde er nun gerade versetzt, da er zufälligerweise aus dem Tore ging, durch welches er vor ungefähr anderthalb Jahren auf der breiten, mit Weiden bepflanzten Heerstraße hereingekommen war, und die Schildwache auf dem hohen Walle hatte hin und her gehen sehen. Dieser Ort musste es gerade sein, der ihn durch die plötzliche Erinnerung an tausend Kleinigkeiten gerade in den Zustand wieder zu versetzen schien, worin er sich unmittelbar vor dem Anfange seines hiesigen Lebens befand. Alles, was dazwischen lag, musste sich nun in seiner Einbildungskraft zusammendrängen, wie Schatten ineinander gehen, einem Traum ähnlich werden. Denn sein jetziges Dastehen auf der Brücke und den hohen Wall hinaufsehen, wo die Schildwache stand, schloss sich dicht an sein Dastehen und den hohen Wall hinaufsehen vor anderthalb Jahren an. Die Vergangenheit, alle die Szenen des Lebens, das Anton in Braunschweig geführt hatte, stellte er sich jetzt wieder vor, wie er sie sich damals vor anderthalb Jahren noch als zukünftig gedacht hatte und die zu lebhafte Vorstellung und Wiedererinnerung des Orts machte, dass die Erinnerung an den Zwischenraum der Zeit, welche unterdes verflossen war, verlosch oder schwächer wurde. Anders wenigstens lässt sich wohl schwerlich das Phänomen jener sonderbaren Empfindung erklären, die Anton damals hatte und die ein jeder wenigstens einige Male in seinem Leben gehabt zu haben sich erinnern wird. Mehr als 10-mal stand Anton auf dem Punkt, nicht wieder in die Stadt zurückzukehren, sondern gerade den Weg vor sich hin wieder nach Hannover zu gehen, wenn ihn nicht der Gedanke an Hunger und Kälte wieder zurückgeschreckt hätte. Aber von dem Tage an blieb der Vorsatz fest bei ihm, im Lobensteinschen Hause nicht länger mehr zu bleiben, es koste auch, was es wolle. Er wurde daher auch gegen alles gleichgültiger, weil er sich vorstellte, dass es nun nicht lange mehr so dauern würde. Lobenstein selbst fing nun an, seiner so überdrüssig zu werden, dass er endlich nach Hannover an Antons Vater schrieb, dieser möchte seinen Sohn, mit dem nichts anzufangen wäre, nur immer wieder abholen. Nichts hätte für Anton erwünschter sein können, als die Nachricht, dass sein Vater ihn nun mit Nächstem wieder zu Hause holen würde. In eine Schule, schloss er, müsse er doch in Hannover auf alle Fälle geschickt werden, ehe er zum Abendmahl zugelassen würde. Und dann wollte er sich schon so auszeichnen, dass man aufmerksam auf ihn werden solle. So sehr er vorher nach Braunschweig zu kommen gestrebt hatte, so sehr verlangte ihn jetzt nach Hannover wieder zurück. Und er wiegte sich nun aufs Neue in angenehmen Träumen von der Zukunft ein. Ungeachtet seiner harten Lage, aber waren ihm dennoch viele Dinge in Braunschweig sehr lieb geworden, so dass sich in seine angenehmen Hoffnungen oft eine Wehmut mischte, die ihn in eine sanfte Melancholie versetzte. Oft stand er einsam an der Oker und sah irgendeinem vorbeifahrenden kleinen Kahnen nach, soweit er ihn mit den Augen verfolgen konnte. Dann war es ihm oft plötzlich, als habe er einen Blick in die dunkle Zukunft getan. Aber wenn er eben das angenehme Blendwerk festzuhalten glaubte, so war es auf einmal verschwunden. Er suchte sich nun an allen Gegenden der Stadt, die er bisher auf seinen Spaziergängen des Sonntags besucht hatte, gleichsam noch einmal zu letzen und nahm von einer nach der anderen wehmütig Abschied, so wie er sie nie wiederzusehen hoffte. Er hörte von dem Pastor Paulmann noch verschiedene Predigten, worin manche einzelne Stellen nie aus seinem Gedächtnis gekommen sind. Ganz außerordentlich rührte ihn in einer Predigt vom Leiden Jesu der immer steigende Affekt, womit der Pastor Paulmann die Worte sagte: Mitleidsvoll sieht er auf seine Mörder herab und betet, betet und betet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. NDR Kultur